Kundgabe 3727. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.03.1946. Wunderwirken in der Endzeit. Und in meinem Namen werdet ihr Wunder zu wirken imstande sein. Denn es soll die Kraft und Macht meines Namens offenbar werden am Ende der Tage. Der glaubenslosen Welt gegenüber ist dies kein Glaubenszwang mehr. Denn die mir abgewandten Menschen suchen sich alles natürlich zu erklären. Meinen Gläubigen aber mangelt es nicht an der Erkenntnis. Und also wissen sie, dass nichts unmöglich ist, so wie es mit meiner Kraft und mit Unterstellung unter meinen Willen ausgeführt wird. Die letzte Zeit erfordert große Zeichen, auf das mein Wirken zutage tritt, auf das noch zu mir finden die Letzten, die Schwachen im Geist, die dadurch Stärkung erfahren, auf das ihr Entscheid der rechten Richtung gilt. Und es werden meine Diener auf Erden über außergewöhnliche Kraft verfügen und diese anwenden können, Schwachen und Kranken gegenüber, geistig und körperlich Hilfsbedürftigen, die nicht gänzlich ohne Glauben sind. Denn es wirket auch mein Gegner in einer Weise, dass er sich selbst äußert durch falsche Propheten, dass er Menschen, die ihm hörig sind, Kraft zuführt, gleichfalls Dinge zu vollbringen, die übernatürlich scheinen, um die wahren Wunder, die ich durch meinen Geist wirke, zu entkräften und so die Gläubigen von mir abwendig zu machen. Doch meine Kraftzuleitung ist anderer Art. Sie ist nicht von der Willensstärke eines Menschen, sondern von dessen Glaubensstärke abhängig. Sie wurzelt im tiefen Glauben an mich und meinen Beistand. Und die Liebe eines Menschen bringt sie zur Auswirkung, während überstarker Wille ohne Glauben an mich sich von meinem Gegner beeinflussen lässt und er dann ausführt, was mein Gegner will, was niemals die Liebe zum Anlass hat und niemals Liebe erweckend ist. Darum lenket euer Augenmerk darauf, ob die Wunder, die ihr sehet, Liebeswirken sind, ausgeführt an leidenden, sich in Not befindlichen Mitmenschen oder ob sie Werke sind zur Vermehrung irdischer Güter. Ob es ein rein materielles Wirken ist, wo keinerlei Liebe zum Mitmenschen herausspricht. Denn bezwecket ein Wunder irdischen Glanz und Vorteil, dann ist es nicht von mir gewollt und bewirkt. Befreit es aber den Menschen aus körperlicher oder geistiger Not, dann bin ich selbst am Werk und wirke durch meine Diener auf Erden, denen ich Kraft verleihe in erhöhtem Maß, um mich selbst zu offenbaren durch jene. Und meine Diener werden es fühlen, wenn sie durch mich veranlasst werden, Wundertaten zu verrichten. Sie werden nicht verstandesmäßig etwas ausführen, sondern plötzlich von innen heraus angetrieben werden zu Reden und Taten, so wie meine Kraft sie durchströmt durch meinen Willen. Dann setzen sie mir keinen Widerstand entgegen, sondern sie wollen das Gleiche, weil ich ihnen dies durch meinen Geist kundtue und sie dann reden und handeln als meine Organe. Sie führen meinen Willen aus, nur den Mitmenschen durch die Person des Dieners auf Erden ersichtlich. Denn die Zeit des Endes erfordert außergewöhnliches Wirken, auf das ich selbst meine Macht und Kraft und Liebe offenbar werde, auf das die Gläubigen sich daran aufrichten und die Schwachen noch zu mir finden in letzter Stunde, bevor das letzte Ende kommt. Amen.